Siebtens, was halten bzw. hielten Sie persönlich eigentlich vom Nationalsozialismus? Nachfrage, was halten Sie speziell von den Ideen Adolf Hitlers, Ernst Röhms oder der Gebrüder Strasser? Diese Frage kann ich unmöglich in wenigen Worten beantworten. Und wenn ich sie nicht umfassend beantworte, sind Missverständnisse vorprogrammiert. Hinzu kommt die traurige Tatsache, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland heute zum unkalkulierbaren Risiko geworden ist, wie Martin Walser mal gesagt hat. Wenn ich die Frage beantworte, was ich vom Nationalsozialismus halte und von Adolf Hitler, komme ich sehr schnell ins Fahrwasser des Paragraphen 130 Strafgesetzbuch, der ja nicht nur das Bestreiten bzw. Leugnen des Völkermordes an den Juden unter Strafe stellt, sondern auch das Verherrlichen, Billigen oder Rechtfertigen des Nationalsozialismus und Adolf Hitlers mit Strafe bedroht. Artikel 4 des Paragraphen lautet: Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. Man muss kein Jurist sein, um zu erkennen, dass es sich hier um einen reinen Gummiparagraphen handelt, der praktisch alles unter Strafe stellt, was ich über das Dritte Reich zu sagen hätte. Bei Ernst Röhm und den Gebrüdern Strasser verhält es sich ein wenig anders. Zwei der genannten wurden selber Opfer. Wobei es sich nach meiner Auffassung ja nicht um einen Röhm-Putsch gehandelt hat, sondern um einen Putsch gegen Röhm und gegen die SA, angezettelt ausgerechnet von jenen Leuten, die dann kurz vor Toresschluss noch vom Führer aller Ämter enthoben und aus der Partei ausgeschlossen worden sind. Zu Hans Bauer, seinem Flugkapitän, sagte Hitler kurz vorm Ende im Führerbunker, er habe in seinem Leben nur zwei Freunde gehabt. Den einen habe er erschießen lassen und der andere sei ihm davongeflogen. Damit meinte er Röhm und Hess. Zu vielen Ideen von Ernst Röhm, so auch dem Milizgedanken, nehmen wir schon früh eine positive Haltung ein. Mit Ernst Röhm an der Spitze einer starken SA wären sicher viele Dinge nicht geschehen, die wir dem kometenhaften Aufstieg Himmlers zu verdanken haben, der erst groß wurde, nachdem Röhm beseitigt war. Gaudada Jordan hat über den Röhm-Putsch, den er als Schicksalstag der deutschen Revolution bezeichnete, eine Broschüre verfasst, in der er schrieb: Am 30. Juni 1934 wurden die Weichen gestellt, um die nationalsozialistische Revolution von ihrer Spur ab und in die Falle jener Mächte zu bringen, die ihr reaktionäre Rache geschworen hatten. Die Volksgemeinschaft stand im Zeichen einer nachrichtendienstlichen Überwachung durch rassensektiererische Fanatiker, die meistens nicht zur alten Garde gehörend, ihren Opportunismus durch 200-prozentige Übertreibungen zu tarnen und zu kompensieren versuchten, und das meistens mit Erfolg. Die wirklichen Idealisten in der Parteiarbeit empfanden von Tag zu Tag immer mehr, dass eine neue Spannung im Leben der Bewegung wirksam geworden war, die das Gleichgewicht der politischen Arbeit in Ideologie und Praxis irgendwie tangierte. Sie erkannten als Exponenten dieser Spannung Himmler, der als rassenfanatischer Sektierer seine Hierarchie in allen Bereichen des Lebens voranzutreiben begann und alle Erscheinungen nur nach Wertungen seines Ideals eines nordischen Herrenmenschentums maß und wertete. Soweit Gaulerder Jordan. Von den Strasser-Brüdern hat nur Gregor unsere Sympathie. Er war der glaubhafteste Vertreter des linken Flügels der NSDAP und hätte lebend der Partei sicher viel nützlicher sein können als tot. Sein Bruder Otto galt und gilt in unseren Kreisen eher als Spinner, der im Gegensatz zu seinem Bruder kein klares Ziel vor Augen hatte.